Herr der Ringe von John Ronald R. Tolkien. Folge 27. Der Tod des Königs. Unaufhörlich rollte seit Mitternacht der große Angriff auf Minas Tirith. Die Trommeln dröhnten. Große Wurfmaschinen krochen über das Feld. Und in der Mitte war eine Ramme, wie ein Baum von 100 Fuß Länge, an mächtigen Ketten hängend. Lange war in den dunklen Schmieden von Mordor an ihr gearbeitet worden. Und sie hatte die Gestalt eines abscheulichen Wolfes. Am Tor war der Widerstand tapfer. Denn dort setzten sich die Ritter von Dol Amroth zur Wehr. Grond, die Ramme aber, kroch weiter. Über die Gefallenen hinwegreitend erschien eine abscheuliche Gestalt in Kapuze und mit schwarzem Mantel. Sie zog ein langes, bleiches Schwert. Es wurde still und alle befiel Furcht. Dann dröhnten wieder die Trommeln. Mit gewaltigem Schwung wurde Grond, die Riesenramme, gegen das Tor geschleudert. Ein Grollen durchbebte die ganze Stadt. Aber die Türen aus Eisen und die Pfeiler aus Stahl widerstanden dem Aufprall. Da erhob sich der schwarze Heerführer in seinen Steigbügeln und stieß einen grässlichen Schrei aus. Dreimal schrie er. Dreimal tönte die Ramme. Beim letzten Schlag zersprang das Tor von Gondor. Ein sengender Blitz flammte auf und die Türen stürzten in Stücke gerissen zu Boden. Hinein ritt der Herr der Nazgul. Schwarz und groß ragte er vor den Bränden auf und alle flohen vor seinem Angesicht. Alle, außer einem. Reglos und still saß Gandalf auf Schattenfell. Du kannst hier nicht reinkommen. Geh zurück zu dem Abgrund, der für dich und deinen Herrn bereitet ist. Geh! Der schwarze Reiter warf seine Kapuze zurück und siehe, er trug eine Königskrone und doch saß sie auf keinem sichtbaren Kopf. Alter Narr, das ist meine Stunde. Kennst du den Tod nicht, wenn du ihn siehst? Gandalf aber rührte sich nicht. Und in diesem Augenblick, fern in irgendeinem Hof der Stadt, krähte ein Hahn. Schrill und klar, unbekümmert um Zauberei und Krieg, begrüßte er den aufziehenden Morgen. Und als ob es eine Antwort darauf sei, kam von ferne ein anderer Klang. Hörner, Hörner, Hörner! Von den Hängen des dunklen Mindoluin hallten sie wieder. Große Hörner des Nordens. Rohan war endlich gekommen. Es war noch dunkel, als Frodo und Sam Peitschenknallen und Fußgetrampel hinter sich hörten. Wir sitzen in der Falle. Fackeln. Die sind schneller als wir. Wir können sie ebenso gut erwarten. Vielleicht sind sie in Eile und lassen ein paar müde Krieger in Frieden. Sie brauchten nicht lange zu warten. Es war eine Rotte der kleineren Orks, die wider Willen in den Krieg getrieben wurden. Neben ihnen, die Reihen auf- und ablaufend, knallten zwei große, grimmige Uruks mit ihren Peitschen. Hey, ihr da! Geht auf, los, ihr Faulpelze! Seid wohl fahnenflüchtig, was? Ab mit euch! Wenn ihr das Lied? Nein, drei Reihen weiter vorne! Und bleibt da! Sonst gibt's eine drüber! Für den armen Sam war es schlimm genug, so müde war er. Aber für Frodo war es eine Qual und bald ein Albtraum. Der Gestank der schwitzenden Orks um sie herum war war zum Ersticken. Wisst ihr, meine Peitsche ist, da ist auch ein Wille. Los, haltet euch an, ihr Ratten! Ein Stück Weges vor ihm lief die von Westen kommende Straße mit anderen von Süden und von Baradur kommenden zusammen. Auf all diesen Straßen sah man jetzt Kampfscharen. So geschah es, dass mehrere Gruppen gleichzeitig zu der dunklen Wegkreuzung kamen und sofort gab es Gedränge und Fluchen. Sam war plötzlich hellwach. Herr, werft euch auf den Boden! Orks stolperten über die Weiden und fielen. In der Verwirrung und der Dunkelheit krochen die Hobbits langsam aus dem Wirrwarr von Beinen und Körpern zur Straßenseite und rollten eine Böschung hinunter. Komm, Herr Frodo, wir kriechen noch ein kleines Stückchen. Mit letzter Anstrengung stützte Frodo sich auf seine Hände, dann fiel er in eine Mulde. Dort blieb er liegen wie ein Toter. Schneemähne preschte davon. Keiner konnte Theoden überholen. Hinter ihm flatterte sein Banner im Wind, das weiße Pferd auf grünem Grund. Und dann kamen die Reiter von Rohan. Und mit ihnen kam der Morgen. Die Heerscharen von Mordor jammerten. Ein Schreck ergriff sie. Und sie flohen und starben. Und die Hufe des Zorns ritten über sie hinweg. Aber die Belagerer waren noch nicht besiegt. Im Süden stand die Hauptstreitmacht der Haradrim. Und dort versammelten sich ihre Reiter um die Fahne ihres Häuptlings. Der sah in zunehmendem Morgenlicht das Banner Theodens. Da wurde er von rasendem Zorn erfüllt und entfaltete seine Fahne, schwarze Schlange auf Scharlachrot, und kam dem grünen Banner entgegen. Und als die Südländer ihre Krummsäbel zogen, war es wie ein Glitzern von Sternen. Aber die Kraft der Nordheere war größer und sie fuhren durch die Reihen der Feinde wie ein feuriger Blitz durch den Wald. Theodens Speer zersplitterte, als er dem Häuptling niederstreckte und dann die Fahne aufschlitzte. Doch da, inmitten des Siegs, wurde plötzlich des Königs goldener Schild matt. Der Himmel verdunkelte sich. Die Pferde bäumten sich auf und warfen die Männer in den Sand. Schneemähne stieg hoch auf, kämpfte mit der Luft und brach zusammen. Ein schwarzer Pfeil hatte ihn durchbohrt. Der König lag unter ihm. Das Ungeheuer, es kommt wieder zurück! Der große Schatten kam herab. Wenn es ein Vogel war, dann war er anders als alle Vögel auf Mittelerde. Er hatte keine Federn, war nackt. Und seine gewaltigen Schwingen waren wie Flughäute zwischen hornigen Fingern. Ein Geschöpf einer älteren Welt war es, zu Bösem bereit. Auf ihm saß eine Gestalt in schwarzem Mantel. Eine Krone aus Stahl trug sie. Aber zwischen Stirnreif und Gewand war nichts zu sehen, außer einem tödlichen Funkeln von Augen. Der Herr der Nazgul. Er war zurückgekehrt und schwang seine große Keule gegen den König. Aber Theoden war nicht verlassen. Einer stand da, Dernelm. Unversehrt hatte Merry den ganzen Angriff über hinter ihm gesessen, bis der Schatten kam. Dann hatte Windfoller sie beide in seinem Schrecken abgeworfen. Merry kroch wie ein verstörtes Tier auf allen Vieren und ein solches Entsetzen lag auf ihm, dass er blind und elend war. Aber du bist der Gefolgsmann des Königs. Du musst bei ihm bleiben, Meriadoc. Dernhelm aber stand und schien über Furcht erhaben. Fort mit dir, du abscheuliches Geistergeschöpf, Herr über Leich! Komm nicht zwischen den Nazgul und seine Beute! Denn dich wird er nicht erschlagen. Dich wird er forttragen zu den Klagehäusern, jenseits aller Dunkelheit, wo dein Fleisch verzehrt und deine verdorrte Seele dem lieblosen Auge überlassen werden soll. Ich werde es verhindern, wenn ich kann. Mich hindern? Kein lebender Mann kann mich hindern, du Narr. Aber kein lebender Mann bin ich. Du siehst eine Frau vor dir. Eowyn bin ich, Eomunds Tochter. Du stehst zwischen mir und meinem König. Fort mit dir, wenn du nicht unsterblich bist. Denn ob du nun lebst oder nur ein Schatten bist, ich werde dich niederstrecken, wenn du ihn anrührst. Echte Verblüffung überwand für einen Augenblick Marys Ängste. Dort ein paar Schritte vor ihm saß das große Flügeltier und auf ihm saß der Herr der Nazgul. Ein wenig links stand jene, die er Dernhelm genannt hatte. Doch der Helm ihrer Heimlichkeit war von ihr abgefallen und ihr langes, helles Haar seiner Bande ledig. Plötzlich aber schlug das große Tier mit den abscheulichen Flügeln. Es sprang in die Luft und ließ sich dann auf Frau Eowyn fallen. Sie wich nicht zurück. Einen raschen Hieb führte sie, trennte den Vogelkopf vom Körper. Vom Kadaver erhob sich der schwarze Reiter. Er ließ seine Keule niedersausen. Eowyns Schild zersplitterte und ihr Arm war gebrochen. Eowyn! Eowyn! Marys Schwert griff ihn von hinten an, durchtrennte unter dem Panzerhemd die Sehne hinter seinem mächtigen Knie, dann stieß Eowyn noch einmal zwischen Krone und Mantel zu. Das Schwert zerbarst, funkensprühend, die Krone rollte davon. Doch siehe, der Mantel und das Panzerhemd waren leer. Ein Schrei stieg auf in die erbebende Luft und wurde mehr und mehr zu einer körperlosen, dünnen Stimme, die erstarb. Und niemals wieder in diesem Zeitalter der Welt wurde sie je gehört. Am Morgen kam graues Licht. Sam schaute aus der Mulde heraus. Fern im Südosten ragte wie ein dunkler, stehender Schatten der Schicksalsberg auf. Rauchfahnen entströmten ihm, wälzten sich über seine Hänge hinab und breiteten sich über das Land aus. Sieht aus wie ein Katzensprung. Und wir werden eine Woche brauchen, wozu es sonst einen Tag braucht. So wie es Herrn Frodo jetzt geht. So, das ist es also, wovon ich glaubte, dass ich es tun müsste. Herrn Frodo bis zum letzten Schritt helfen und dann mit ihm sterben. Das ist es also. Na, wenn es das ist, dann muss ich es auch tun. Aber irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass Herr Gandalf meinen Herrn zu diesem Auftrag ausgeschickt hätte, wenn überhaupt keine Hoffnung bestanden hätte. Und Sam? Hä? Ja. Was brummst denn du da? Ich habe nachgedacht. Kannst du es schaffen? Ich muss es schaffen, Sam. Wiederum brachen sie auf, krochen von Loch zu Loch und huschten in Deckung, wann immer sie welche finden konnten. Jede Meile war bitterer als die vorangegangenen. Aber weit schlimmer als die Gefahr, entdeckt zu werden, war die Bedrohung, die sie verspürten. Näher und näher kam sie. Und immer schwärzer türmte sie sich auf. Eine Nacht des Schreckens brach schließlich an. Sam sah, dass sein Herr die schlimmsten Qualen erduldete. Immer wieder hob Frodo die Hand, als ob er einen Schlag abwehren müsste. Und manchmal krallte sich seine Hand um die Kette an seinem Hals. Wenn sein Wille dann wieder erwachte, wurde sie zurückgezogen. Diese abscheuliche Nacht verging langsam. Das Tageslicht, das kam, war trübe. Wach auf, Herr. Es ist Zeit, aufzubrechen. Ich schaffe es nicht mehr, Sam. Er ist so schwer zu tragen. Dann lasst ihn mich eine Weile tragen, Herr. Bleib weg! Rühr mich nicht an, er ist meiner. Geh fort, sag ich dir! Nein, Sam. Aber du musst das verstehen. Es ist jetzt zu spät. Du kannst mir jetzt nicht helfen. Ich bin nun fast in seiner Gewalt. Ja, das verstehe ich. Aber wir könnten ein paar Dinge wegwerfen, um es uns leichter zu machen. Ja. Auf diesem Weg werden wir nicht viel brauchen. Und an seinem Ende gar nichts. König Theoden war tot, erdrückt unter seinem Pferd, und Merry ging langsam und traurig neben den toten Trägern her. Ein großer Regen kam vom Meer her, und es schien, dass alle Lebewesen um den toten Theoden und die verwundete Eowyn weinten. Dann kamen vielruderige Schiffe und schwarze Segler den Anduin hinauf. Entsetzen breitete sich aus. Die Korsaren von Umbar, schrien die Männer. Doch dann überkam sie Erstaunen. Auf dem vordersten Schiff entfaltete sich eine große Fahne. Auf ihr flatterte der weiße Turm, über ihm sah man 7 Sterne und darüber eine Krone. Elendils Wahrzeichen. So kam Aragorn, Isildurs Erbe, zurück von den Pfaden der Toten. Der Wind hatte ihn vom Meer zum Königreich Gondor getragen. So treffen wir uns wieder. Obwohl alle Heere von Mordor zwischen uns lagen, Eomer. Welch ein voraussehender Mann ihr doch seid, Aragorn. Niemals war ein Treffen froher und wahrscheinlich niemals zu einer günstigeren Zeit. Ihr kommt nicht zu früh, mein Freund. Uns hat viel Leid und Kummer befallen. Dann lasst es uns rächen. Zusammen ritten sie zurück in die Schlacht. Als die Sonne hinter dem Mindoluin unterging, war die große Schlacht auf dem Feld von Gondor vorüber und nicht ein Feind war am Leben geblieben. Gandalf! Was machst du denn hier am Tor, Pippin? Denethor hat mich weggeschickt. Ich glaube, er ist nicht bei Sinn. Er wird sich töten und auch Faramir. Was? Ja, er wird ihn lebendig verbrennen. Ein Scheiterhaufen ist errichtet worden. Gandalf, kannst du nicht irgendetwas tun? Nun, wenn keine andere Hilfe da ist, muss ich es ja tun. Er setzte Pippin vor sich auf Schattenfell. Und die Pferdehufe klapperten die steilen Straßen von Minas Tirith hinauf. Sie bogen in die Straße zu den Grüften ein und hielten vor dem Haus der Truchsesse. Denethors Diener verteidigten die Tür gegen Beregond. 2 waren schon gefallen, die übrigen nannten ihn einen Gesetzesbrecher und Verräter. Plötzlich stand Denethor in der Tür. Seine Augen funkelten. Er hatte sein Schwert gezogen und wollte es gerade auf Beregond niedersausen lassen. Aber Gandalf hob seine Hand. Und Denethors Schwert flog mitten im Hieb hinter ihm in den Schatten. Was soll das, Herr? Warum kämpfen Männer hier an den Weihestätten, wenn vom Tor Krieg geführt wird? Seit wann ist der Herr von Gondor dir Rechenschaft schuldig? Wo ist Faramir, euer Sohn? Ja, liegt drin, er brennt schon. Bald werden wir alle verbrennen. Der Westen hat versagt. Alles wird ein Ende nehmen. Asch, Asch, Asch. Rauch, den der Wind davon treibt. Er ist wahnsinnig geworden. Macht Platz, Denethor! Nimm meinen Sohn nicht von mir. Sie fanden Faramir, immer noch in Fieberträumen, auf dem Tisch liegend. Das Holz um ihn herum war mit Öl getränkt. Doch bis jetzt war noch kein Feuer gelegt. Gandalf ließ den Kranken vor die Tür tragen. Denethor folgte ihm, stand zitternd da und schaute sehnsüchtig auf das Gesicht seines Sohnes. Kommt, Herr, wir werden noch gebraucht. Wer wird gebraucht? Ich habe auch einen Palantir. Es ist alles vergebens. Ich habe in meine Kugel geschaut. Für eine Weile magst du vielleicht siegen, für einen Tag. Aber gegen die Macht, die sich jetzt erhebt, gibt es keinen Sieg. Es ist nur noch Zeit zu sterben. Solche Entschlüsse werden den Sieg des Feindes für wahr gewiss machen. Ja, hoffe nur weiter. Deine Hoffnung ist es wohl, an meiner Stadt zu herrschen, hinter jedem Thron zu stehen im Norden, Süden oder Westen. Als Schild gegen Mordor wolltest du mich benutzen, damit mich dieser Waldläufer aus dem Norden verdrängen kann. Das ist doch nicht wahr. Still, Pippin. Ach, ich will mich nicht erniedrigen und der Kämmerer eines Emporkömmlings sein. Selbst wenn sein Anspruch mir bewiesen würde, so stammt er dennoch nur aus Isildurs Geschlecht. Er ist nur der Letzte aus einem zerlumpten Haus. Aber was würdet ihr euch denn wünschen, wenn es nach eurem Willen ginge? Entweder, dass die Dinge so bleiben, wie sie sind, oder nichts. Bei diesen Worten flammten Denethors Augen auf. Er nahm den Palantir, zog ein Dolch hervor und ging auf die Bahre seines Sohnes zu. Halt, Herr! Nur über meine Leiche! Was seid ihr doch alle für Diebe? Stehlt mir die Liebe meiner Diener und die meines Sohnes. Aber zumindest eins könnt ihr mir nicht verwehren, mein eigenes Ende zu bestimmen. Der Truchsess lief zum Scheiterhaufen zurück, ergriff unterwegs seine Fackel und zündete ihn an. Dann sprang er auf den Tisch und als er dort von Feuer und Rauch umringt stand, nahm er den Stab seines Truchsessamtes auf und zerbrach ihn. Er legte sich auf den Tisch nieder und mit beiden Händen hielt er den Palantir auf der Brust. Und es hieß, dass jeder Mensch, der später in diese Kugel blickte, wenn er nicht eine große Willensstärke besaß, um sie auf ein anderes Ziel zu richten, nur zwei gealterte Hände sah, die sich in Flammen verzehrten. Gandalf wandte sein Gesicht ab. Bringt Faramir den Truchsess von Gondor an einen Ort, an dem er in Frieden schlafen oder sterben kann, wenn das sein Schicksal ist.